Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel geschickt, um euch diese Botschaft für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Ursprung Davids und zugleich sein Nachkomme. Ich bin der glänzende Morgenstern. Gott segne dieses Wort. Ich bin. In diesem Bibelvers hier aus der Offenbarung im Neuen Testament, im 22. Kapitel, dem letzten Kapitel der Bibel, lernen wir mehr über, was es bedeutet, wenn, was ich bin bedeutet. Und Jesus Christus, wenn Jesus Christus sagt, ich bin, dann macht er eben klar, dass er eben Gott im Fleische ist, dass er unser allmächtiger himmlischer Vater ist. Ich bin. Und wir haben hier die Prophezeiung aus dem Alten Testament. Zwei kombiniert hier den Ursprung Davids, also die Prophezeiung, die David gegeben wurde, und auch sein, dass Jesus auch sein Nachkomme ist, in der Nachkommenschaft. Also zwei Prophezeiungen erfüllt. Und das ist eben hier die Bestätigung hier, dass Jesus eben die Gemeinden, ja, darauf kommt es an zu verstehen in der Offenbarung, in Kapitel 2 und 3, die Gemeinden zu der Zeit, die Glaubensbrüder und Glaubensschwestern in den verschiedenen Kirchengemeinden und den Glaubensgemeinden, eben Gefahr liefen, Jesus Christus zu verneinen, ja, und also sich abzuwenden von Christus. Und darauf kommt es an. Das ist im Prinzip, worum es geht hier in der Offenbarung. Es geht hier nicht in der Offenbarung, versuchen, die Zukunft vorauszusagen. Das sollen wir nicht tun und das machen wir auch nicht. Die Bibel warnt uns davor. Darauf kommt es nicht an. Das machen wir nicht, sondern wir verstehen, dass das eben auch eine Nachricht für uns ist. Wir haben hier also das Versprechen, dass Jesus bald wiederkommt, ja, am jüngsten Tag. Und Jesus bestätigt eben hier, selber, dass eben diese Offenbarung erfolgen wird. Wann, das weiß nur er, das weiß nur Gott im Himmel. Ich, Jesus, habe meinen Engel geschickt, um euch diese Botschaft für die Gemeinden zu bezeugen. Ja? Also es ist das Zeugnis, was Jesus Christus gibt uns quasi, Brief und Siegel sozusagen, zu verstehen, dass er alles am jüngsten Tag erfüllen wird. Also das zweite Mal, wann er also das zweite Mal wiederkehrt, am jüngsten Tag wird er all diese Prophezeiungen alles erfüllen. Und darauf kommt es an. Und die Offenbarung ist letztendlich, wenn ihr das mal so seht, wirklich ein Brief. Also ein Brief, der an die Gemeinden geschrieben worden ist. Ja, und die ganzen Visionen und alles, was da drin ist, zeigen letztendlich immer wieder auf Christus zurück und vor allem Gottes Allmacht und eben auch, dass Gott das Böse verurteilt. Ja, und alle, die zu ihm kommen, alle die als reue Sünder, dass wir sicher sind in Christus. Darauf kommt es an in der Offenbarung, das zu verstehen. Und wenn ihr das versteht, dann versteht ihr auch, die Ich Bin, wenn Jesus Christus immer sagt, ich bin, ich bin, ich bin, das wiederholt das ja ein paar Mal, ja, sagt das, also ich bin der glänzende Morgenstern, ja, das heißt also, Morgenstern, das ist also, dass hier der Tag anbricht, darauf kommt das an, ja, so kann man das verstehen, sinnbildlich, ja, die Sonne geht auf und die Sonne ist schon aufgegangen, Jesus Christus hat uns ja schon den Heiligen Geist geschickt. Und ja, ich lade euch ein, geht nochmal rein, natürlich im Neuen Testament, im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6, lese ich nochmal vor. Ja, es geht um Ich Bin. Sagt dann unser Jesus, ist jetzt aus der Lutherbibel 1984, lese ich vor. Johannes, Kapitel 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Gott segne dieses Wort. Und da haben wir eben wieder das, also absolute Wahrheit, die auch nur in und durch Jesus Christus zu finden ist. Und diese absolute Wahrheit ist auch nochmal in Johannes 15, Kapitel 15, Vers 5, nochmal zu sehen, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja? Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ja? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also ich bin, wenn wir das verstehen, dann können wir eben diese Wahrheit wahrnehmen, die uns unser Jesus gibt, hier aus Offenbarung und auch im Johannesevangelium, dass eben er Gott im Fleische ist, unser Erlöser, ja, der Messias. Und das macht uns Mut und hilft uns. Lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort, für dass du uns erklärst, ich bin, was ich bin bedeutet, ja, als Gott im Fleische, dass du Gott im Fleische bist, unser liebender himmlischer Vater. Und ich bitte, dass wir alle uns erinnern an diese Wahrheiten, auch dass du das zweite Mal wiederkehrst, ja, wann das ist, das weißt nur du. Und wir lassen das alles in deinen Händen. Aber wir beten, dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen, in Gottes Wort tagtäglich, und dass du uns hilfst, mehr und mehr zu verstehen, wer du bist, und dich in und durch unsere Herzen wirken zu lassen. Hilf uns bitte damit, Herr Jesus, wir können das in eigener Kraft nicht tun. Und wir danken dir, und du bist unser Herrgott, und du bist unser liebender himmlischer Vater. Und wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies. In deinem geheiligten Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.